versuchte, einen Ganoven vor dem Drogenhandel zu warnen. Immer wenn Drogen ins Spiel kamen, ging nämlich etwas schief. Ich sage es noch einmal. Drogen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Er fuhr mit seinem frisch umgebauten LKW nach Florida und versteckte ein wenig Stoff darin. Es schien, als löse sich die ganze harte Arbeit des FBI in Rauch auf. Nun ja, er war stur wie immer und rief mich alle paar Stunden an, um mir mitzuteilen, wo er sich befand. »Ich bin jetzt in North Carolina. Alles klappt hervorragend.« Meine Kollegen und ich hielten Kriegsrat. »Wenn er mit dem verdammten Stoff eintrudelt«, beschlossen wir, »lassen wir ihn hochgehen.« Also bereiteten wir uns darauf vor. Ein paar Stunden später klingelte das Telefon erneut. »Ich bin in Virginia.« Er kam immer näher, und unsere Hoffnung, den Fall zu retten, begann zu schwinden. Doch stattdessen verschwand Speed. Wir starrten einander im Büro an und dachten, wo zum Teufel ist Speed? Ich hatte ihn gebeten, mich anzurufen, sobald er New Jersey erreichte, damit ich wusste, dass alles in Ordnung war. Irgendwann hielten wir es nicht mehr aus und schickten Kollegen zu seinem Haus. Zu unserer Überraschung entdeckten wir, dass Speed festgenommen worden war, von der Polizei des Staates New Jersey und der Drug Enforcement Administration, DEA. Sie hatten ihn von Anfang an überwacht. Verdammter Mist! Das hätte unsere Verhaftung und unsere Beschlagnahme sein sollen. Dann hätten wir den Korruptionsfall Atlantic City weiterverfolgen können. Was sollten wir jetzt tun? Also ging Agent Jim Eckel zur Polizei von New Jersey und zur DEA. »Jungs«, sagte er, »wir haben diesen Fall bearbeitet. Könnt ihr die Strafverfolgung aufschieben? Können wir uns irgendwie einigen? Wir versuchen, korrupte Politiker zu schnappen, und er kann uns dabei helfen.« So erfuhren wir auch, wie die DEA herausgefunden hatte, dass Speed Drogen befördern wollte. Sie hatte einen Spitzel, der von den Verstecken in Speeds LKW wusste und auch darüber informiert war, dass Speed einem Typen namens Money eine große Menge Drogen, etwa 500 Kilo, bringen wollte. Allerdings befand sich Speed auf seiner Testfahrt, als man ihn erwischte, und hatte nur 5 Kilo Stoff bei sich. Die DEA überließ den Fall uns, weil sie von dem kleinen Fang enttäuscht war. Sollte doch das FBI diesen Kerl anklagen. Also ging Jim ins Gefängnis und schlug Speed vor, mit dem FBI zusammenzuarbeiten. Er war sofort einverstanden. »Ich schäme mich«, sagte er. »Das hätte ich nicht tun sollen. Ich mache mit, aber unter einer Bedingung. Ihr müsst mich vor Money schützen. Er ist ein großer Drogenboss, Kubaner. Wenn er herausfindet, was passiert ist, legt er mich um. Ich gebe euch alles, was ihr wollt, aber bitte schützt mich vor Money.« Jim lachte. »Wissen Sie, für wen Money arbeitet?«, fragte er. »Für ein kolumbianisches Drogenkartell?« Jim schüttelte den Kopf. »Für das Team America«, sagte er. »Er ist ein verdeckter Ermittler des FBI.« »Oh Scheiße«, rief Speed aus, »das gibt's doch nicht.« Offenbar war er erleichtert. Er hatte keine Angst vor dem Gefängnis, der Staatspolizei, der DEA oder dem FBI. Er hatte Angst vor mir. Jetzt hatten wir ihn da, wo wir ihn haben wollten. Um sich selbst zu helfen, musste er uns helfen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ich hätte einen Oscar für meine Schauspielkunst verdient gehabt. So sehr hatte er mich bestürmt, ihm mehr Geld zum Waschen zu geben. Ich erfand eine Ausrede nach der anderen. Ich fahre nach Florida, meine Katze ist gestorben, mein Kind ist krank, meine Tante Maria braucht ein künstliches Hüftgelenk und so weiter. Aber jetzt war er zum Team America übergelaufen und wir änderten das gesamte Drehbuch. Darum ist es so wichtig, dass mich niemand für einen Angeber hält, wenn ich als verdeckter Ermittler arbeite. Man musste mich fürchten und respektieren und mögen. Wenn die Ganoven mich mögen, kommt die Furcht von selbst. Man fängt harmlos an und zieht die Schraube bei Bedarf an. Man kann nicht anfangs hart sein und dann weich werden. Ich sagte immer zu Dealern, verwechselt meine Freundlichkeit bloß nicht mit Schwäche. Jetzt wurde Speed als kooperierender Zeuge Jim Eckel zugeteilt. Er stellte mich den Politikern von Atlantic City als Money vor, einen großen Drogenhändler mit viel Geld zum Investieren. Ich schlug vor, noch einen Agenten am Fall zu beteiligen. Michael Grimm, alias Mikey Sweets, der meinen Geldwäscher und engen Mitarbeiter darstellen sollte. Mikey spielte einen Wall-Street-Investor, der Verbindungen zu der Mafia und Gangstern wie mir hatte. Prompt begann Speed, Treffen mit Stadträten in den Casinos von Atlantic City zu vermitteln. Zuerst führten wir den Ratsvorsitzenden aus und zogen eine prächtige Schau ab. Wir gingen ins Restaurant Old Homestead im Hotel Borgata, amüsierten und entspannten uns, hingen einfach herum und plauderten über Finanzen, Politik, Frauen, Sport und vieles andere. Bei der nächsten Begegnung zog Mikey Sweets die Stadträte beiseite. »Ich habe viele wählerische Klienten«, sagte er, »darunter Big Money hier.« Ich nickte nur. »Mike ist mein Lieblingspartner«, weil er das Reden selbst übernimmt. »Wir wollen in Bader Field investieren«, erklärte Mikey, und sie nickten verständnisvoll. Bader Field ist eine alte Landepiste in Atlantic City, ein sehr begehrtes Gelände, das demnächst neu erschlossen werden soll. »Mein Problem ist, dass Mani niemanden in dieser Stadt kennt«, erklärte Mikey. »Er möchte mitmischen und braucht Freunde im Rathaus, die dafür sorgen, dass seine Gebote immer beachtet werden. Das ist unsere Wunschliste.« Alle kapierten, was Mikey meinte. Ich verschwand für eine Weile und Mikey Sweets regelte das Finanzielle. Craig Calloway, Stadtrat in Atlantic City und Beamter in Camden, New Jersey, sowie Ramon Rosario, Stadtrat in Camden, bekamen Geld. Ich entschuldigte mich immer, wenn Mikey jemanden schmierte. Danach gingen wir alle gemeinsam essen. Ramon und ich verstanden uns gut. Er war Dominikaner. Ich spielte einen Kubaner. Bald informierten wir Craig darüber, dass wir FBI-Agenten waren, und er willigte ein, mit uns zusammenzuarbeiten und bei Besprechungen eine Wanze zu tragen. Auf diese Weise konnten Mikey Sweets und ich noch tiefer in den Stadtrat eindringen und ein paar weitere Räte überführen, die das Gesetz brachen. Calloway stellte sich als sehr schwieriger Mitarbeiter heraus. Einmal nahm er ohne unser Wissen ein Sexvideo auf. Um einen Kollegen im Stadtrat zu verführen, machte er sich die Mühe, ein Motelzimmer zu mieten, eine versteckte Kamera aufzustellen und eine junge Frau anzuheuern, die den Kollegen ins Motel lockte, wo sie mit ihm Oralsex hatte, genau vor der versteckten Kamera. Der Anwalt des Betroffenen behauptete später, Calloway habe mit dem Video und der Drohung, es zu veröffentlichen, den Rücktritt seines Mandanten erzwingen wollen. Als wir diesen hübschen Fall richtig im Griff hatten, kam der Schock. Der Generalstaatsanwalt setzte das FBI unter Druck und verlangte, die Ermittlungen einzustellen. Soweit ich es mitbekam, sagte er, »Es ist genug. Ihr habt das Ende der Fahnenstange erreicht.« Wir waren dagegen. Anstatt den Fall abzuschließen, wollten wir noch mehr Leute umdrehen und weitere korrupte Beamte schnappen. Jim Eckel war ein hervorragender Agent. Er konnte Verdächtige so leicht umdrehen, wie ein Koch seine Pfannkuchen. Aber der Generalstaatsanwalt gab nicht nach, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wollten er und sein Stab positive Schlagzeilen mit der Verurteilung jener Leute machen, die wir bereits überführt hatten. Oder es war nichts weiter als die übliche Politik und Bürokratie. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall mussten wir aufhören. Alle Angeklagten erklärten sich in ihren Prozessen für schuldig und gingen ins Gefängnis. Was mich heute noch abstößt, ist nicht nur die Tatsache, dass sie sich überhaupt bestechen ließen, sondern auch, wie unverfroren sie waren. Wir trafen uns nicht bei Nacht und Nebel vor Lagerhäusern. Nein, Die korrupten Politiker, mit denen Mikey Sweets und ich es zu tun hatten, verabredeten sich mit uns dort, wo jeder sehen konnte, wie die Spitzenpolitiker ihrer Stadt das Brot mit Leuten brachen, die eigentlich nur Gangster sein konnten. Wir waren nicht nur hinter ein paar bösen Politikern her. Wir wollten den Einwohnern von Atlantic City auch die kriminelle Kultur vor Augen halten, die sich in ihrer Stadt ausgebreitet hatte. Einige Ganoven wanderten damals in den Knast, und wir veränderten die politische Landschaft in Atlantic City. Wenn es Titten geregnet hätte, dann hätte uns jemand einen Schwanz über den Kopf gehauen. Dank des geschenkten Fingerrings und der Mitteilung, dass ich jetzt zur Gang des Alten gehörte, war ich plötzlich ein Connected Guy, ein Verbündeter der Mafia. Davon träumen manche Leute. Es war wie der Anfang des Films Goodfellas. Dort wächst Henry Hill in Brooklyn auf und beobachtet jeden Tag die gut gekleideten Mafiosi, die tolle Autos fahren und massenhaft Geld haben, obwohl sie nie etwas tun, was auch nur im Entferntesten wie Arbeit aussieht. Als Heranwachsender träumt er davon, einer von diesen Burschen zu sein. Und genau das passiert. Die Filmfigur Hill ist nicht der einzige. Zahllose Menschen, die in dieser Welt aufwachsen, träumen davon, eines Tages der Mafia anzugehören. Im Grunde ist es wie ein Volltreffer im Lotto. Wenn man etwas vermurkst oder stiehlt, was ein anderer Mafioso haben will, wird man nicht umgelegt, nicht einmal vermöbelt. Man sagt einfach, ich gehöre zu Greg De Palma. Das bedeutet, dass De Palma den Fall regelt, und solange jeder Geld verdient, lässt sich fast alles in Ordnung bringen, einerlei, was man verbockt hat. Wäre ich ein echter Mafioso gewesen, hätte ich mich bei Straftaten sicher fühlen können. Angenommen, ich stehle einen LKW und es stellt sich heraus, dass er einer Spedition gehört, die unter dem Schutz von Vinnie Bagger Donuts, einem Capo des Lucchese-Clans, steht. Okay, dann habe ich's vermasselt. Dennoch werde ich weder umgebracht noch zusammengeschlagen. Stattdessen setzen sich Greg und Vinnie zusammen. Das Ergebnis? Ich teile die Ladung oder den Gewinn mit Vinnie oder gebe ihm alles zurück. Natürlich verlangt Greg seinen Anteil, weil er mein Capo ist. Und wenn der LKW gestohlene Waren im Wert von $100.000 geladen hat, können wir Vinnie weismachen, wir hätten sie für weniger Geld verscherbelt und den Rest selbst einstecken. Niemand hat Lust, wegen solcher Lappalien zu streiten. Sollen wir etwa vors Amtsgericht ziehen oder Richterin Salisch fragen? Ich werde nie vergessen, was Greg zu mir sagte. Wir verklagen einander nicht. Wir bringen einander um. Jeder nimmt sich, was er kriegen kann. Diebe sind Diebe und sie bestehlen sich vor allem gegenseitig. Deshalb sind die Schlichtungsverfahren für die Mafia so wichtig. Sie lösen Probleme, die man nicht der Polizei vortragen kann. Wenn jemand beispielsweise seine Schulden oder die Wucherzinsen auf seinen Kredit nicht zahlt oder seine Reviergrenzen überschreitet, setzen die Capos sich zusammen, um den Streit friedlich zu schlichten, damit alle auf ihre Kosten kommen. So etwas wie Ehre gibt es nicht unter Dieben. Wenn ein Ganove zum Beispiel behauptet, ich habe die Ware für $20.000 verscherbelt, hat er sie mit Sicherheit für $50.000 verkauft. Und der andere weiß, dass es eine Lüge ist. Aber das spielt keine Rolle. Alle verdienen daran. Für mich war es ein großer Vorteil, dass ich jetzt kein Erpressungsopfer der Mafia mehr war, sondern ein Teil der Truppe. Anstatt im Club herumzusitzen und zu warten, dass etwas passierte, erlebte ich nun aus erster Hand, was De Palma und seine Leute taten. Mein Status als verdeckter Ermittler ermöglichte es mir, viele initiierte Mitglieder der Mafia zu identifizieren, die noch nicht auf der Fahndungsliste des FBI standen. Ich konnte dem Büro berichten, wer die Capos und Soldaten waren, wer mit wem sprach und worüber sie sprachen. So sammelten wir Beweise gegen die Mafiosi, denen ich begegnete, und gegen die Leute, die sie in aufgezeichneten Gesprächen erwähnten. Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich mich nie an einem Verbrechen beteiligte und auch nie dabei war, wenn jemand getötet oder zerstückelt wurde. Vergessen Sie diesen Hollywood-Quatsch. Ich habe diese Grenze weder im Gambino-Fall noch in all den anderen Fällen überschritten, an denen ich für das FBI im Laufe der Jahrzehnte arbeitete. Da ich jetzt Insider war, konnten wir Aufzeichnungsgeräte anfordern, die es uns ermöglichten, die Bewegungen der Verbrecher genauer denn je zu verfolgen. Auf diese Weise fand das FBI heraus, ob ich in Gefahr war, und das war ein enormer Vorteil. Wir verwanzten De Palmas Tisch im Pasta per Voi, einem Restaurant in Port Chester, New York, in der Nähe der Grenze zu Connecticut. Dort traf sich Greg häufig mit Anthony Megale, dem Stellvertreter der Gambinos. Das Lokal gehörte Joe Fornino, einem altbewährten Verbündeten des Clans, den Greg möglicherweise zum Mitglied machen wollte. Man nannte ihn Automaten-Joe, weil er in ganz New York viele Spielautomaten in Restaurants aufstellte. Während Greg im Gefängnis war, schickte Joe ihm einzelne Speisen und sogar ganze Mahlzeiten. Greg bewirtete damit John Gotti Jr. und die bestochenen Wachen, die für einsitzende Mafiosi die Regeln brachen. Jetzt speiste er in Joes Restaurant, damit alles in der Familie blieb und weil er nie bezahlen musste. Unsere Aufzeichnungen im Pasta per Voi waren sehr schlecht, weil die drei, wie alle guten Mafiosi, ein Radio laut auftreten, wenn sie etwas Wichtiges besprachen. Aber das hielt uns nicht davon ab, eine Wanze in De Palmas Telefon zu verstecken. Ein Richter erlaubte uns aber nur, Gespräche zu belauschen, bei denen es um Straftaten ging. Private Gespräche waren tabu. Das zeigt, wie weit unsere Justiz geht, um die Rechte von Personen zu schützen, die ihr ganzes Leben lang kriminell waren und sich immer noch mit Ganoven treffen. Das Zimmer seines Sohnes im Pflegeheim hörten wir nie ab, auch wenn Zeitungen das Gegenteil behaupteten. Manche Tage waren großartig. Wir nahmen interessante Gespräche auf, deren Thema Kreditwucher, Körperverletzung und viele andere Straftaten waren. Ein andermal hörten wir gar nichts, weil Greg und sein Gefolge das Telefon im Auto ließen und sich draußen unterhielten. Das ist FBI-Alltag. Manchmal frisst du den Bären und manchmal frisst er dich. Ein Kollege pflegte zu sagen, heute hatten wir viel Pech. Wenn es Titten geregnet hätte, dann hätte uns jemand einen Schwanz über den Kopf gehauen. Aber wir blieben am Ball. Wir hörten viele Anrufe ab und kannten seinen Terminplan jetzt viel besser. Aber die Sache hatte einen kleinen Haken. Greg war ein zorniger, gewalttätiger Mann, der sein Telefon jedes Mal auf den Tisch knallte, wenn er etwas hörte, was er nicht hören wollte. Und jedes Mal, wenn das passierte, musste ich sein Handy durch ein neues, verwanztes ersetzen. Am Ende des Falles war ich mit dem Handyverkäufer per Du. Nat und ich nutzten unsere Beziehung mit den Mafiosi kreativ. Jeder in New York weiß zum Beispiel, dass bei den Ausschreibungen für Bauvorhaben geschmiert wird. Kein Tropfen Beton wird irgendwo in der Stadt vergossen, kein Nagel wird in eine Wand geschlagen, ohne dass die Mafia mitmischt und mitverdient. Wir wollten ein Bauunternehmen gründen, um die Gangster der Bestechung zu überführen. Aber unsere Vorgesetzten lehnten ab. Das Haftungsrisiko sei zu hoch. Haftungsrisiko? Fragte ich erstaunt. Was meinen Sie damit? Dies war die Antwort, die sie mir gaben. Stellen Sie sich vor, einer Ihrer Zementsilo-LKW stößt mit einem Schulbus zusammen, es kommt zu einer Explosion und alle sterben. Dann wäre das FBI verantwortlich. Habe ich recht gehört? Fragte ich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zementsilo-LKW mit einem Schulbus zusammenstößt? Was ist, wenn ein Meteorit auf einen Schulbus stürzt? Soviel ich weiß, macht sich das FBI darüber keine Sorgen. Nun ja, aber euer Zement könnte minderwertig sein. Dann gibt es Schadensersatzklagen oder jemand könnte verletzt oder getötet werden. In New York nennt man Zement italienisches Gold. Die Mafia spart nie am Zement, denn das würde ihr nur Ärger einbringen. Wird manchmal schlechter Zement zum Bauen verwendet? Natürlich. Alles passiert irgendwann. Aber davor können wir uns mit Informanten und verdeckten Ermittlern schützen. Aber ein Rotlicht überfahren und auf einen Schulbus prallen, minderwertiger Zement, was soll das? Sag doch einfach nein und wir wissen Bescheid. Obwohl wir also kein Bauunternehmen gründen durften, wurde mein Leben allmählich echt kompliziert. Wie verrückt mein Leben in dieser Zeit war, illustriert das folgende Beispiel. Eines Tages aß ich mit Greg in Westchester zu Mittag. Dann fuhr ich nach Atlantic City zu mehreren Besprechungen im Fall Royal Charm. Gleichzeitig kümmerte ich mich dort um den Fall der korrupten Politiker, den ich im vorigen Kapitel beschrieben habe. Zudem erhielt ich einen Anruf aus Miami, bei dem es um einige bestechliche Polizisten in Hollywood, Florida ging. Also buchte ich einen Flug vom Liberty-Flughafen in Newark aus, wo ich mein Auto parkte. Nach einigen Tagen in Hollywood flog ich zurück zum Kennedy-Flughafen, wo ich sicher landete. Als ich ankam, fiel mir ein, dass mein Auto in Newark stand. Also fuhr ich im Mietwagen nach Hause. Am nächsten Tag fuhr mich meine Frau nach Newark, um mein Auto zu holen, und hielt mir eine geharnischte Predigt über das Thema, warum du diesen irren Beruf aufgeben musst. »Siehst du nicht, was du anrichtest?« rief sie. »Du machst dich kaputt. Du weißt nicht mehr, wo dein Auto steht, und manchmal weißt du nicht einmal, wer du bist.« Sie hatte recht. Ich jonglierte mit verschiedenen Identitäten für verschiedene Fälle und verbrachte nur die Hälfte meiner Zeit mit ihr und meiner Tochter. Und ich war immer in Gefahr. Viele Kollegen arbeiten im Laufe ihres Berufslebens undercover, aber keiner war je an mehreren Fällen gleichzeitig beteiligt. Darum sage ich, dass die Agenten großartig sind, aber die wahren Helden sind die Frauen und Kinder, denn sie opfern am meisten. Es ist eine Ironie. Ich bin immer sehr vorsichtig und gut vorbereitet, ehe ich einen Fall anpacke. Ich informiere mich genau über die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, über die Situation, in der ich mich befinde, über die Leute, denen ich begegne und über meine Rolle. Nur im wahren Leben vergaß ich, mir eine gute Geschichte zurechtzulegen. Natürlich wurde ich bisweilen nach meinem Beruf gefragt. Nun ja, wenn ich den Leuten dann erzählte, ich sei FBI-Agent, verdrehten sie die Augen und sagten, ja klar. Andererseits sollte nicht jeder wissen, dass ich beim FBI war, denn ich wusste ja nicht, wen die Leute kannten und mit wem sie darüber sprechen würden. Darum dachte ich mir einfach Geschichten aus. Vor einem Nachbarn trat ich als Bauarbeiter auf, vor einem anderen als Immobilienmakler und vor einem dritten als Restaurantpächter. Das alles dachte ich mir spontan aus. Meine Frau machte mir Vorhaltungen. Als ich unsere Tochter zur Schule brachte, traf ich eine Bekannte und wusste nicht, was ich ihr sagen soll. Du hast ihr erzählt, du wärst Italiener, aber ihrem Mann hast du erzählt, du wärst Kubaner. Du brauchst eine Geschichte, die Hand und Fuß hat. Obendrein bat mich meine Tochter damals, mit ihr in die Schule zu gehen und ihrer Klasse zu erklären, welchen Beruf ich hatte. Das taten alle anderen Väter. Sie war sehr enttäuscht, weil ich ihren Wunsch unmöglich erfüllen konnte. Übrigens kannte sie nicht einmal meinen richtigen Namen, bevor sie 6 Jahre alt war. Wenn sie mir am Telefon zuhörte, war ich Hector, Antonio, José, Manny und so weiter. Sie wusste nur, dass ich Papa war. Ja, ich investierte viel Energie in meine Rollen, aber ich hätte mich auch um eine Rolle im realen Leben bemühen sollen. Als wir in Manhattan lebten, merkten meine Nachbarn nur einmal, dass ich beim FBI war. Meine Frau und meine kleine Tochter wurden nämlich in der Nähe der UNO von einem Obdachlosen überfallen. Jetzt wohnten wir in einer Vorstadt, und ich fürchtete, meine Nachbarn würden herumerzählen, dass ich beim FBI war. In Wirklichkeit sagten meine Nachbarn wohl, dieser Kerl ist der größte Schauspieler auf Erden. Mein Aussehen, mein Verhalten und meine häufige Abwesenheit brachten sie auf die Idee, ich sei ein Fall für das Zeugenschutzprogramm. Ich war wie Steve Martin in My Blue Heaven. Etwas stimmte einfach nicht mit mir. Heute sagen sie zu meiner Frau, wir hatten immer den Eindruck, dass ihr Mann ein wenig sonderbar ist. Gestern war er Italiener, heute ist er Kubaner und morgen ist er halb Italiener, halb Kubaner. Daran konnte ich keinen Gedanken verschwenden, denn als De Palma mich in seine Gang aufnahm, änderte sich der Fall. Anfangs wollten wir nur herausfinden, welche Ganoven den Stripclub besuchten und was wir ihnen anhängen konnten. Aber jetzt ergaben sich völlig neue Aspekte. Als Verbündeter De Palmas war ich Zeuge einiger, wenn auch längst nicht aller seiner Gespräche, bei denen es um die kriminellen Machenschaften des Gambino-Clans ging. Ich erhielt Informationen aller Art und hatte keine Ahnung, wohin das alles noch führen würde. Beim FBI fragten wir uns, wie können wir das alles noch steigern? Ich war kein initiiertes Mitglied der Mafia. Manche Verbündete werden nie aufgenommen, andere schlägt jemand zur Aufnahme vor, sofern sie loyal und lukrativ sind. Ich weiß, das ist Mafia einmal eins, aber ich erwähne es, weil Greg De Palma mich jetzt anderen Mafiosi als mein Freund vorstellen konnte. Das war ein Schritt über die Herzlichkeit hinaus, die unsere Beziehung bis dahin geprägt hatte. Aber es war immer noch etwas anderes als eine Mitgliedschaft. Wäre ich initiiertes Mitglied gewesen, hätte Greg mich einen Freund von uns, Amico Nostro, genannt. Der Unterschied zwischen mein Freund und unser Freund war enorm, weil Mitglieder sich ganz offen unterhalten konnten. Diese Ebene hatte ich noch nicht erreicht. Im Grunde rechnete ich nie damit, als Mitglied vorgeschlagen zu werden. Ich machte mir weder Illusionen, noch erwartete ich, nach Joe Pistone der zweite Agent zu sein, dem die Cosa Nostra diese Ehre erweisen würde. Als Teil von Gregs Gang musste ich meinen Tageslauf ändern. Er wollte seine Jungs jeden Tag sehen. Er wollte immer wissen, wo wir am Abend zuvor gewesen waren, denn er fürchtete, die Polizei werde uns festnehmen und umdrehen, was ihn und die ganze Gambino-Familie in Gefahr gebracht hätte. Wenn seine Jungs jeden Abend erreichbar waren, fühlte er sich sicher. Meine Kontakte zu Greg wurden häufiger und wir sprachen fast täglich miteinander. Das wurde immer anstrengender, weil Greg unbedingt Schmuck verschieben wollte. Am Telefon sprach er nur von Trophäen. Jackie Boy, pflegte er zu sagen, ich brauche mehr Trophäen. Zum Teufel, wann bringst du mir mehr davon? Das machte mich fast verrückt. Naked Truth war die perfekte Basis für meine Rolle, weil der Club mir die Gelegenheit verschaffte, Mafiosi aus allen 5 Familien zu treffen, nicht nur Gambinos. Das war eine hervorragende Kulisse für die anderen Kriminalfälle, an denen das Büro arbeitete. Um meine Beziehung zu Greg voll zu nutzen, wollten meine Case Agents und ich zum Beispiel einen weiteren Kollegen in den Fall einführen. Mike Grimm, alias Mikey Sweets, der auch an den Ermittlungen gegen die korrupten Politiker in Atlantic City beteiligt gewesen war. In seinem Armani-Anzug und mit seinen Ferragamo-Schuhen sieht Mike wie ein Model oder wie ein Wall Street Broker aus. Er ist immer perfekt manikürt und rasiert. Frauen lieben diesen Burschen, der ein großartiger verdeckter Ermittler ist. Ich wusste, dass er ein Gewinn für meinen Fall war. Gleichzeitig würde sein Ansehen bei den Zielpersonen seiner eigenen Fälle steigen, wenn sie ihn in Gesellschaft von Gambinos wie Greg De Palma und Jack Falcone sahen. Damals arbeitete Mikey undercover an der Operation Wooden Nickel, Holznickel, einer umfangreichen Ermittlung gegen korrupte Devisenmakler in der Wall Street. Also sagte ich zu De Palma, ich kenne deinen guten Mann, den du treffen solltest. Er hat eine Menge Freunde. Sie könnten dem Club viel Geld einbringen. Na, dann bring ihn her, sagte De Palma. Mikey Sweets brachte 20 oder 30 Devisenmakler in Limousinen zum Club in der Bronx und befahl ihnen, einen guten Eindruck zu machen. Ihr werdet ein paar Leute treffen, die mit den Gambinos verbunden sind, sagte er zu seinen Zielpersonen. Mädchen, Alkohol, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Aber denkt daran, ihr seid nicht in New York. Ihr seid in der Bronx, in einem Club der Mafia. Also benehmt euch respektvoll. Ihr werdet eine Menge Ganoven sehen. Wenn ihr euch nicht benehmt, könnte jemand zu Schaden kommen. Greg war in Hochstimmung, denn sie gaben viel Geld im Club aus. Auch die Männer waren begeistert, denn es war aufregend mitten unter Mafiosi.